kein Held. Ich war für dich Geliebte, wusste nicht, was dir gefällt. Stunden, Tage und Wochen gab ich für dich her. Bin gerannt und gekrochen, hab nun keine Kraft mehr. Bin eine Hülle, bin kaum mehr als ein Gespenst. Wie lange noch, bis du erkennst? Ich gab dir alles, alles und noch mehr. Meine Kraft hast du entzogen, bin gebrochen, müd und leer. Du nahmst dir alles, jede Hoffnung auf mein Glück. Und so frag ich dich, mein Leben, wann gibst du etwas zurück? Ich war für dich ein Bauer, hab geackert und gepflügt. Ich war Richter und Henker, wusste nie, ob's dir genügt. Tausend blutrote Tropfen hast aus meinem Herz du gepresst. Doch konnt's nie genügen, und nun komm, hol dir den Rest. Bin eine Hülle, bin kaum mehr als ein Gespenst. Wie lange noch, bis du erkennst? Ich gab dir alles, alles und noch mehr. Meine Kraft hast du entzogen, bin gebrochen, müd und leer. Du nahmst mir alles, jede Hoffnung auf mein Glück, und so frag ich dich, mein Leben, wann gibst du etwas zurück? Das Glück hat mich nie verlassen. Denn was nie da war, kann nie gehen. Ich gab dir alles, alles und noch mehr. Hast du entzogen, bin gebrochen, müd und leer. Du nahmst mir alles, jede Hoffnung auf mein Glück. Und so frag ich dich, mein Leben, wann gibst du etwas zurück?